Samstag kratzt es an meiner Tür. Und ich weiß, wenn ich sie öffne, dann gibt es kein Zurück mehr. Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 8. Devil's Pass. St. Petersburg 2019. Ah, Hauptmann Danko. Ich habe Sie gestern im Fernsehen gesehen. Kommen Sie doch herein. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss noch ganz kurz meine Yoga-Übung. Kein Problem. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaya. Ach Gott, Gott, ja, Stressbewältigung, spezielles Atemtraining, Meditation. Man lässt sich von angenehmer Musik berieseln, füttert die Fische und relaxt. Ja, wissen Sie, ich persönlich glaube ja, dass das alles scheiße ist, aber wenn einem ein Bypass drohte, dann stellt man keine Fragen mehr. Was macht ihr Russen eigentlich gegen den Stress? Wodka. Ah, ja, okay, ich verstehe. Gestatten Sie mir mal eine Frage. Woher haben Sie eigentlich gewusst, dass ich mich gerade in Petersburg aufhalte? FSB. Ah, der Geheimdienst natürlich. Wieso frage ich noch? Was führt Sie zu mir? Es geht um diesen Film, den Sie vor etwa 8 Jahren gedreht haben. The Dyatlov Massacre. Woher wissen Sie davon? Der Film kam nie in die Kinos. Aber Sie haben ihn gedreht. Leonardo? Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt pass mal auf. Wir sind hier nicht auf der Titanic, ja? Das hier ist Shutter Island, ist das klar? Ach, leck mich doch. Und du, Jennifer, du hast dich in dieses miese Schwein verliebt. Verliebt, verstehst du? Schon klar. Du guckst Leo an, als wäre er ein fauliger Fisch. Schau ihn doch einfach immer so an wie diesen Freak. Du weißt schon, diesen Bäcker aus den Hunger Games. Die Rolle werde ich wohl nie mehr los. Ich habe dich damals gewarnt. Daniel? Ja? Das ist der Mank? Das ist der Mank und er kommt dich holen? Sag mal, was soll denn die Scheiße? Die Dreharbeiten waren ein einziges Desaster. Radcliffe, oh Gott, nachdem er mal auf den Geschmack gekommen war, hatte er den Wodka schon morgens weggekippt, als wäre es Wasser. Ich meine, Method Acting ist eine Sache, aber das... Und DiCaprio, Johansson und Lawrence haben ihn natürlich tatkräftig unterstützt. Schließlich hat dieser verfluchte Produzent auch noch von mir verlangt, dass ich einen Yeti einbaue. Ein Yeti? Können Sie sich das vorstellen? Trotzdem wäre der Film ein Riesenerfolg geworden, allein der Besetzung wegen. Und dann taucht plötzlich dieser Typ auf. Hält sich für Rambo oder sowas. Los Angeles 2012. Zimmerservice. Gott, das wurde auch Zeit. Kommen Sie rein, es ist offen. Der Service in diesem sogenannten Hotel ist wirklich beschissen. Wer zum Teufel sind denn Sie? Das wollen Sie nicht wissen. Nicht wirklich. Sein Kopf, seine Hände, der Hals, alles war mit Tätowierungen übersät. Das merkwürdigste Zeug. Katzen auf den Handrücken, Spielkarten auf den Fingerknöcheln. Ein Messer, das sich durch den Hals bohrt, Tränen, die wie Blutstropfen ausgesehen haben. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Wissen Sie, was die Tätowierungen bedeuten? Oh, keine verdammte Ahnung. Die Katze steht für Dieb, das Messer für Killer. Jede Träne für einen begangenen Mord. Ein Dieb im Gesetz. Was wollte er von Ihnen? Also verschwinden Sie oder ich rufe den Sicherheitsdienst. Kennen Sie das hier? The Dyatlov Massacre? Woher haben Sie das verdammte Drehbuch? Es spielt keine Rolle. Also ein Drehbuch ist bis zur Premiere absolute Verschlusssache. Ich nehme an, er hat einen der Russen aus dem Team bestochen, verfluchter Scheißkerl. Sie wollen was? Sind Sie völlig verrückt geworden? Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie sprechen? Ich habe mit Sylvester Stallone und Bruce Willis gedreht. Ich bin mit den härtesten Actionhelden der Welt befreundet. Und Sie wagen es mir zu drohen? Ich gebe Ihnen Zeit, die Sache noch einmal zu überschlafen. Wissen Sie was? Verpissen Sie sich. Sollten Sie sich weigern, bekommen Sie einen Krieg, den Sie nie verstehen werden. Am nächsten Morgen spürte ich etwas Nasses, Warmes neben mir im Bett. Und es war nicht die Möse einer russischen Nutte, es war ein... gottverdammter abgehackter Pferdekopf. Die haben mir, während ich geschlafen habe, einen verfluchten Pferdekopf ins Bett gelegt, verstehen Sie? Also haben Sie ihm die Aufnahmen ausgehändigt? Ach Gott, verdammte Scheiße, ich wurde 6-mal für die Goldene Himbeere nominiert. Mein Name steht im Guinness-Buch der Rekorde für den größten Flop der Filmgeschichte. The Dyatlov Massacre sollte mein Comeback werden. Der Film wäre ein Meisterwerk geworden, mit absoluter Starbesetzung, ein Kassenschlager. Stattdessen musste ich diesen Found-Footage-Schund mit irgendwelchen Schauspielschülern drehen. Devil's Pass. Ja, die haben die Kosten für einen zweiten Film übernommen. Es war deren Form von Entschädigung. Wieso hätten die sie entschädigen sollen? Wir hatten im Internet bereits mehrere Trailer veröffentlicht. Nach Cleaner und The Covenant. Jetzt bist nur noch du übrig. Die Tätowierung. Nikolai, du bist der Einzige, der die goldene Frau... Ich habe es nicht vergessen. Die werden nicht aufhören, dich zu jagen. Der neue Geniestreich von Rennie Harlin. Du weißt doch, wer wir sind, nicht wahr, Nikolai? Piotr. Hast du wirklich gedacht, wir würden dich nicht finden? Also, der Arm ist lang und er reicht weit. Verdammt! Was war das? The Dyatlov Massacre. Oh mein Gott, es ist uns gefolgt. Scheiße. Was sollen wir jetzt machen? Rennt um euer Leben! Es kommt, um dich zu holen. Und es ist nicht allein. Wäre kein Film über den Dyatlov-Pass erschienen, hätten sehr viele Leute sehr viele Fragen gestellt. Also musste ein neuer her. Das Drehbuch für den Devil's Pass haben sie auch gleich mitgeliefert. Absoluter Dreck, eine Mischung aus Blavich Project, Zeitreise und Zombiesblätter. Ach Gott, sowas kann nur einem Russen einfallen. Sorry, nichts gegen Sie persönlich. Der Film wurde natürlich ein Flop. Devil's Pass hat nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag bekommen. Danach blieb mir nichts anderes mehr übrig, als nach China auszuwandern. Wieso hatten die Diebe im Gesetz so großes Interesse an den Aufnahmen? Ja, ich denke, ich bin der Wahrheit zu nahe gekommen. Was am Dyatlov-Pass tatsächlich geschehen sein könnte? Also in einem Satz. Der Film handelt davon, dass die Dyatlov-Gruppe von entlassenen Sträflingen umgebracht wird, die hinter einer mannsgroßen Statue aus massivem Gold her sind. Ein Heiligtum der Mansi, die Solotaya Baba, die goldene Frau. Die Solotaya Baba? Ja, die goldene Frau. Dann gibt es sie also wirklich. Sascha behauptet, er hat sie mit eigenen Augen gesehen. Ja, wenn ich's doch sage. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Sie haben 3 Männer gebraucht, um sie auf den Schlitten zu hieven. Und sie ist aus purem Gold, sagst du? Aus purem Gold? Aus purem Gold. Mannsgroß. So wahr ich hier sitze. Und cut! Eine interessante Theorie. Das wäre dann die 76. Theorie? Warum glauben Sie, haben die mir einen abgehackten Pferdekopf ins Bett gelegt? Aber wenn die denken, sie können mich einschüchtern, hat sich das Pack geschnitten. Nicht mit mir, nicht mit Rennie Harlin. Was meinen Sie damit? Glauben Sie im Ernst, ich hätte diesem Abschaum wirklich alle Kopien gegeben? Ich habe immer noch vor, den Film ins Kino zu bringen. Und zwar hier in Russland. Diebe im Gesetz hin oder her. Sind Sie deshalb hier? Ja. Haben Sie das Original dabei? Selbstverständlich. Ich stehe gerade in Verhandlungen mit einem russischen Filmverleih. Das wird eine ganz große Nummer. Vor allem nachdem die Pravda... Und es ist die letzte Fassung, die es noch gibt. Ja? Würden Sie mir den Film aushändigen? Weshalb? Weil es die einzige Spur ist, die ich bisher habe. Ich werde eine digitale Kopie davon anfertigen lassen. Selbstverständlich bekommen Sie das Original zurück. No. Nachdem Sie das Dyatlov Massacre ins Internet gestellt haben, war es auch Gott, vergessen Sie es. Sie können mir vertrauen. Der russischen Polizei vertrauen. Sie machen Witze. Wie Sie wollen. Was soll das? Ich werde Ihnen eine meiner Tätowierungen zeigen. Ein Messer, das sich durch ihren Arm bohrt. Sie. Sie sind eine von denen. Aber warum? Wie Sie schon sagten, Sie sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Minsk 1989. Hochsicherheitstrakt. Sie wissen, was im 41. passiert ist? 4 Tote. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er das wirklich getan hat. Glauben Sie es lieber. Der Typ ist völlig verrückt. Jemand bei lebendigem Leib den Kopf aufzusägen. Bitte, ich kenne die Einzelheiten. Ich habe darüber berichtet. Und Sie wollen trotzdem zu ihm? Natürlich. Ich muss wissen, was ihm da oben am Djatlov-Pass zugestoßen ist. Ich muss wissen, warum er etwas derartig Monströses gemacht hat. Auf Ihre Verantwortung. Ich glaube aber nicht, dass Sie etwas Sinnvolles aus ihm herausbekommen. Lassen Sie das meine Sorge sein. Ich kenne Viktor schon sehr lange. Und ich kenne ihn gut. Egal, wen Sie glauben, gekannt zu haben. Das ist er nicht mehr. Bleiben Sie in der Mitte des Ganges. Halten Sie sich von den Gittern fern. Seine Zelle ist die letzte. Hinten links. Verdammte Scheiße. Jedes Mal, wenn ich aufwache, bin ich wieder dort oben. Viktor? Djatlov-Pass. Ich bin immer noch am Djatlov-Pass. 30 Jahre. Jeder bekommt, was er verdient. Viktor! Das Djatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 8. Devil's Pass.